Ein Mann von der nächsten Umgebung der südkoreanischen Präsidentin Park Geun-hye veröffentlichte jüngst den Plan der Präsidentin nach der Amtszeit. Damit wurde bekannt, dass die Clique um Park Geun-hye eine dauerhafte Machtergreifung beabsichtigt, was das ganze Südkorea in Schrecken versetzt. Dem Szenario nach ist es der erste Schritt, dass Park Geun-hye wieder an den allgemeinen Wahlen teilnimmt und ihre Fraktion wiederbelebt. Das heißt, durch den erneuten Eintritt der jetzigen Präsidentin in die Politik und unter dem Schutz will ihre Gruppierung die Macht ergreifen. Das zweite Ziel lautet, dass durch die Änderung der Verfassung das jetzige Präsidialsystem in ein zweidimensionales Regierungssystem oder ein Kabinettssystem verwandelt wird, in dem der Präsident die Kompetenz für Landesverteidigung und auswärtige Angelegenheiten besitzt, während der Ministerpräsident die Befugnis zu inneren Angelegenheiten übernimmt. Dadurch soll Park Geun-hye das Amt des Regierungschefs übernehmen. Die dritte Möglichkeit ist es, dass Park Geun-hye zur Führerin der Partei der Neuen Welt wird. Dann wird sie als Parlamentsabgeordnete ihre Berater und gleichzeitig auch die Sekretäre in der Amtszeit der Präsidentin haben und so über die Bedingungen verfügen, großen Einfluss auszuüben.